Liebe Hörerinnen und Hörer, im Mai 1811 überfiel die Hölzerlebsbande bei Hemsbach an der Bergstraße eine Postkutsche. Dem Heidelberger Stadtdirektor Ludwig Pfister, dem die Aufklärung des spektakulären Verbrechens übertragen wurde, gelang es relativ schnell, die Täter festzunehmen und vor Gericht zu bringen. Das von Pfister geleitete Verfahren ist unter dem Namen das Heidelberger Blutgericht in die Justiz- und Räubergeschichte eingegangen. Die nun folgende Sendung aus der Reihe Gauner, Räuber und Vaganten rollt das Verfahren noch einmal auf und informiert über die Hintergründe.